Elektronik hinter Voice to Skull. Ein Flüstern in der Stille, wer kann es sehen? Zwei Arten von Stimmen, die im Schädel hallen. Mikrowellenpuls, die durch Mauern fallen. Puls Microwave, ein digitaler Schmerz. Silent Sound, ein analoges Herz. Frequenzmodulation, ein hypnotischer Klang. Voice to Skull, ein Echo, das den Verstand bezwang. Die Wissenschaft der Telepathie, Verstärker im verborgenen Verband. Warn für 5-5-Chip-Schaltung, ein Tachometerkreis. Die Illusion der Freiheit, so kalt und so eis. Puls Microwave, ein digitaler Schmerz. Silent Sound, ein analoges Herz. Frequenzmodulation, ein hypnotischer Klang. Voice des Kalt. Telepathie, Verstärker. Ein Echo, das den Verstand. White's Experimente, ein Beweis im Verstand, die Stimme im Kopf, ein unsichtbares Band, radarähnliche Puls, ein Tinnitus-Schrei, die Kombination der Methoden, die Freiheit vorbei. Pulsed Microwave, ein digitaler Schmerz. Verstand bezwang.